Hallo, liebe Leute. Willkommen beim Museum Bug, dem tollsten Podcast über Museen. Mit mir, Jörg. Und dir. Matthias. Und dir. Martha. Wenn ihr das zum ersten Mal hört, dann sei kurz gesagt, der Museum Bug, das sind wir drei Nasen und wir gehen immer in Ausstellungen und danach essen wir was Schönes und trinken was und nehmen dann direkt mit den frischesten Erinnerungen an die Ausstellung einen Podcast dazu auf. Genau. Und der ist ungeschnitten und Prost. Ja, Lachheim. In diesem Sinne. Cheers, Big Ears. Sag mal nicht Masseltoff. Weiß ich nicht. Ich habe mich eh gefragt, ob man das sagen darf oder ob das kulturelle Aneignung ist. Muss man du da lernst nicht du auch andere Sprachen. Da muss man doch noch irgendwo drauf treten, oder nicht? Was? Ja, irgendwas du heiratest ja nicht die Bierflasche. Ach so. Ja, also ihr seht also schon. Also ihr ja schon nicht. Ihr seht schon, in welche Richtung das geht. Der Museum Bug ist, was Museen weltweit anbelangt, der wohl strukturierteste und beste Podcast überhaupt. Und objektivste. Objektivste. Wir haben ganz viel Wissen, was wir auch beweisen können. Und ich hab so ein LinkedIn-Badge dafür bekommen. Ja, genau. Aber heute im neuen Jahr 2023, ich meine, das ist für diejenigen egal, die ihr den Podcast jetzt 2050 hört. Genau, also wir sind im Januar 2023 und wir sind diesmal ins Jüdische Museum Berlin gegangen. JMB. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Und Matthias approved. Und Leute, bevor wir ins Museum reingehen, wo finden wir denn das Museum? Das ist in einer ganz komischen Straße, die heißt nämlich Lindenstraße. Und ich muss ständig an diese Serie denken, wenn ich durch diese Straße fahre. Echt? Ja, da steht auch Mutter Beimer an der Kasse, glaube ich. Ich hätte sie erst, hätte ich nicht. Ach stimmt, da laufen noch Polizisten rum. Ja, stimmt, da sind Polizisten. Ich denke überhaupt nicht an die, aber ich bin auch nicht wieder Lindenstraße. Ja, dann denkst du ab jetzt vielleicht daran. Ja, vielleicht. Genau, Lindenstraße, wo ist das überhaupt? Das ist unweit vom Patentamt Kreuzberg. In der Nähe von der Berlinischen Galerie. Ja, das ist alles die gleiche Ecke. Ja. Technikmuseum auch nicht weit weg. Ja, genau. Genau, wie heißt die nächste U-Bahn-Station? Hallisches Tor? Hallisches Tor. Ja, genau, ich glaube, das ist. Nee, nächste. Nicht ganz, oder? Ja. Vielleicht davor die. Ja, auch die Hinweise zur Anfahrt erhaltet ihr auf der Website des Jüdischen Museums. Genau, das findet ihr dann alles in den Shownotes. Was ich interessant finde, wenn man da anreist, so wie wir machen das ja mit dem Fahrrad, ist, dass man sein Fahrrad natürlich nicht direkt vor die Tür stellen kann, und zwar aus Sicherheitsgründen. Ja, das hat mich als Jugendliche schon immer erschüttert, dass überall was mit jüdischen, also Synagogen oder eben das Jüdische Museum, überall Megapolizei davor stehen muss und finde ich immer noch voll. Also es erschüttert mich einfach immer, weil ich immer denke so, krass, dass das sein muss. Ja, das ist überall. Also es ist wichtig, dass es geschützt wird, das will ich gar nicht in Frage stellen, aber dass es überhaupt sein muss. Obwohl man sagen muss, es jetzt auch nicht so super aufdringlich ist oder so, ne? Also so an Sicherheitsmaßnahmen gibt es da irgendwie zwei ältere Polizisten, die davor einher flanieren und dann gibt es drin, wenn die Taschen nochmal durchleuchtet. Ja, ja, aber das ist halt nicht, das ist halt, weil es ein jüdisches Museum ist. Ja, ja. Genau. Und nicht, wobei woanders machen da das auch. Irgendwelche. Aber halt, weil sie Angst haben, dass sie ihr Tomatensuppe auf die Bilder werfen, ne? Ach, ist doch jetzt auch schon so. Wenn da jetzt die naja, Maßnahmen hier und da schärfe, gibt es schon dann irgendwie erhöhte Maßnahmen. Oder das heißt, nein, Taschen jetzt gar nicht mehr. Oder ach oh nein, so. Auch keine Mäntel anziehen und sowas, damit man nicht irgendwie so ein Püree drunter verbirgt. Oh. Mhm. Okay. Ich gehe meistenteils ohne Pürees in Museen. Das, ja. Ja, egal. Kommen wir wieder zurück zum Jüdischen Museum. Da sind wir ja heute gewesen, dann sind wir da reingegangen. Und Martha saß da irgendwie schon, hat so ihr ganzes Jahr 2023 gerade geplant, war am Telefonieren und hat die aktuellen Aktienkurse abgehört. Ich war in dem schönen Lichthof, habe ich gewartet. Oh ja, der ist gut. Das ist nämlich sowieso, man muss sagen dazu, es ist vom Gebäude her außen so ziemlich unscheinbar, finde ich. Aber es ist ein spektakulärer Bau. Also es ist eine der wichtigsten Architekturen, finde ich, In Berlin auf jeden Fall, aber finde ich vielleicht sogar auch in Deutschland. Also, wenn nicht sogar in der Welt. Sieht das denn, nein, aber wie sieht das denn überhaupt aus? Also ich meine, es gibt ja so drei Häuser, die das Jüdische Museum hat, ne? An der Lindenstraße alle gelegen und zwei davon sind auf der einen Seite, eins davon auf der anderen Seite. Und die beiden auf der einen Seite, das ist einmal dieses, wo der Haupteingang auch ist. So ein historisches, das ist so eine ältere, riesige Straße. Vierspurige schöne Straße. Total unpraktisch. Ja. Total unpraktisch. Und also ein älteres Gebäude, würde ich sagen, frühes Gründerzeit-Villa. Ja. Und daneben ist ein ganz, ganz modernes Gebäude, was so mit so ganz spitzen Kanten und verwinkelt daneben steht. Aber das ne? sieht man von außen nicht. Das so sieht man krass. Eigentlich. Also das Interessante finde ich an dem Gebäude, also es ist von Daniel heißt er, ne? Daniel Liebeskind? Heißt er Daniel? Ja. Ja. Nennen wir ihn doch einfach Daniel. D. Liebeskind. Liebeskind gebaut und ich finde interessant, weil das Logo vom Museum ist halt auch der Bau, wie er von oben aussieht, aber man sieht es natürlich nicht. Von außen, dass der so aussieht. Das, sehr, das sieht aus wie so eine. Zacker, so ein Blitz. Ja, wie so ein Blitz, Set. Genau. Ja. Und, aber eigentlich finde ich noch. Also, ansonsten wirkt Architektur ja ganz oft von außen irgendwie. Dann geht man rein und dann ist das irgendwie so eine funktionale Architektur oder sowas. Und man geht aber rein, okay, wenn man die Garderobe abgegeben hat und so weiter. Und dann ist man gleich in so einem. In so einer krassen Innenarchitektur. Also da ist bei diesem Bau, finde ich, die Innenarchitektur an so vielen Stellen so besonders. Ja, das stimmt. Und soll auch so besonders sein. Aber da sprechen wir vor allen Dingen von dem Daniel Liebeskind-Bau, ne? Also diesem zweiten. Genau. Wo man dann reingeht und dann auch in die Ausstellung reingeht. Ja, und da dieser schöne Lichthof haben die da, wo auch schöne Veranstaltungen sind. Und der Lichthof ist wiederum noch in dem Altbau. Da haben sie einfach irgendwie, das ist so ein U-förmiges Gebäude und da haben sie sozusagen zwischen dem U haben sie überdacht und irgendwie so aus Glas einen großen Lichthof gemacht. Nett. Super geiles Ding, auch für Veranstaltungen bestimmt, der absolute Hammer, nehme ich an. Ja. Matthias, du warst ja schon öfter da in deiner Eigenschaft als Mensch. Mensch. Ja. Ja, nee, das ist total Matthias nett. Matthias Meyer von Mensch. Wink, wink, natsch, natsch. Genau, nee, das ist total nett da und da fällt mir ein, auch kann man auch durchaus erwähnen, da waren wir nämlich heute nicht. Die haben einen sehr schönen, sehr großen, schön begrünten Garten auch, wo man im Sommer wunderbar hin kann, auch mit, ich glaube, einem Wasserspiel an irgendeiner Stelle auch und total nett mit so einem so eine Laube, durch die man durchlaufen kann und zum draußen sitzen. Also und der ist, glaube ich, auch einfach so zugänglich. Das heißt, man kann da auch einfach so hin und sich, also natürlich nach Kontrolle vorne und so weiter, aber man kann sich da auch aufhalten im Sommer. Alle haben so Zylinder auf und flanieren daher. Ja. Monokel an. Der Eintritt ist ja auch eh frei. Das ist ganz wichtig für die Dauerausstellung. Inzwischen der Eintritt komplett frei für alle. Ja. Das ist auch, ist es schon länger so eigentlich, seitdem die da die. Seit letztem Jahr. Ja, okay. Jetzt haben wir aber noch das dritte Gebäude vergessen, was ja auf der anderen Straßenseite liegt. Ja. Das heißt ja, das ist Anoa. Teils, ich will immer Hanuta sagen. Blumenthal Akademie. Ich weiß gar nicht, ob die da komplett raus ist mittlerweile als Gebäude. Ich glaube nicht, aber. Genau, irgendwie mit drin, aber dann jetzt vor allem das Anoa mit drin. Wo man uns nicht reinlässt, weil wir wahrscheinlich zu alt sind. Nein, da müssen wir unbedingt mal rein. Ja, was ist das denn überhaupt? Da waren wir jetzt heute eigentlich nicht. Das ist im Grunde das Kindermuseum vom Jüdischen Museum. Ja. Ist gebaut worden, als Erlebnisraum auch. Und da wird eben auch jüdische Kultur, Geschichte und so weiter vermittelt, aber halt in einem, schon mit, ich glaube, mit Schwerpunkt auf die auf die biblischen Geschichten. Die Arche Noah ist der Aufhänger. Die Arche Noah ist der Aufhänger, natürlich, genau. Aber man muss sich vorstellen, man geht irgendwie so in diese Arche rein, da sind ganz viele Tiere, richtig, die in lebensgroß, die Tiere nachgebaut sind aus ganz unterschiedlichen Materialien. Also das so recycelt quasi. Ja, recycelt Material, das Nashorn ist aus so ganz vielen, ich glaube, entweder Schläuchen oder so Bändern so gewickelt und also es ist alles super künstlerisch, vor allem sehr künstlerisch. Das will ich unbedingt mal sehen. Also es ist ein großer biblischer Spielplatz, könnte man sagen. Kleiner Gruß an die Kollegen vom Jüdischen Museum, das wäre der Moment, wo ihr uns einladet. Ja, bitte. Genau, und außerdem ist, glaube ich, auch noch in dem Gebäude hier das Archiv, das Leo Beck Archiv, glaube ich, ne, das große Archiv vom Jüdischen Museum. Genau. Ja, das ist da. Aber wir waren ja, da waren wir nicht, da können wir gar nichts zu sagen. Ja, wir sagen jetzt sowas, wo wir waren. Wir waren ja in der Dauerausstellung und dann sind wir auch, als dann Matthias auch endlich mal kam nach 3 Stunden, sind wir dann in die Dauerausstellung. Ja, so. Genau. Und dann sind wir auf jeden Fall in dieses Liebeskind-Gebäude, dann gehen wir erstmal so die Treppe runter. Dann geht erstmal in den Keller quasi. Ja, und dann wundert man sich und fragt sich, wo bin ich jetzt hier? Und Jörg sagt immer, ich möchte jetzt in die Dauerausstellung. Und ich dachte so, ist halt eigentlich eine gute Frage. Ist das jetzt schon, zählt das zur Dauerausstellung? Da stehen so Schilder da, Dauerausstellung diese Richtung? Also nein, ich habe eine junge Dame gefragt, die meinte, Dauerausstellung würde es da entlang gehen. Ja, genau. Aber es ist so wie so eine, wie sagt man das? Ich glaube, es ist ein Intro. So ein Intro, genau. Ein bisschen, aber Intro. Ne? Mit verschiedenen, es gibt verschiedene Gänge, die auch verschiedene Themen haben. Achsen. Ja. Genau. Und in diesen Achsen sind auch wiederum Vitrinen schon drin. Sag's nochmal bitte. Achsen. So, genau. Ist eigentlich gar nicht so lustig. Das Ganze ist gar nicht lustig. Ich sträube mich ja eigentlich immer, in das Jüdische Museum zu gehen. Ich war da auch schon mal. Ja, weil es so bedrückend ist. Ja, das zu dem Bedrückenden kommen wir doch jetzt gleich dazu. Ja, aber schon allein diese Achsen sind so bedrückend. Ja. Ja, aber das Intro soll ja auch so ein. Also das Wichtige, glaube ich, bei dem Liebeskindbau, was mich auch immer so flasht, ist, dass du vom Gebäude her Emotionen geweckt werden bei dir. Und zwar finde bei mir zumindest genau die richtigen. Also ich gehe dann so eine Achse lang und ihr müsst euch vorstellen, der Boden hat eine schiefe Ebene, also du gehst irgendwie so ein bisschen nach oben. Man kriegt schon so ein komisches Schwummerigkeitsgefühl, wenn man da. Und die Wand über dir wird immer tiefer. Das heißt, der Raum, zu dem du zugehst, der wird immer schmaler und kleiner. Die Decke wird immer, das beengt dich schon mal. Ja. Und dann, das ist jetzt bei dieser Achse des Holocaust, glaube ich, am Ende davon tritt man dann, also man muss dir vorstellen, du gehst dann durch diesen, ganz schmal bist es dann, und dann gehst du durch diese Tür und du bist in so einem riesigen hohen Turm. Ganz dunkel, Beton nur, auch so ein bisschen kalt, weil das irgendwie so eine Außenwand ist. Und es geht da, wie viel Meter? Keine Ahnung. Ach, 15 Meter auch. Ist das der Turm, in dem man dann steht? Ich dachte, das wäre auch einer der Außenräume auf jeden Fall. Ja, Türme, das kann man auch immer wieder sehen. Okay, ja. Okay. Und der ist offen oben, es ist ein kleiner, schmaler Spalt, durch den kommt Licht rein, nicht viel. Und wenn du die Tür hinter dir zumachst, dann siehst du die Hand vor Augen nicht mehr. Ja. Und das ist so, also wenn du allein, das haben wir auch erfahren, das ist echt so ein Erfahrungsraum. Mhm. Wenn du alleine bist, also wenn ich alleine bin da drin, ich wollte sofort wieder raus. Das ist echt so, ich kann da gar nicht sein. Das ist mir viel zu beängstigend. Und als der mit euch drin war, dann ging es so. Ja, also man hat dann Stimmen gehört und dann waren Leute halt da. Ja. Das macht echt einen Unterschied, ne? Ja, gut, aber dann sind wir da wieder raus. Aber was hat es denn eigentlich mit diesen, habt ihr das verstanden, mit den Achsen auf sich? Also es gab die Achse des Holocaust, richtig? Dann gab es noch die Achse des Exils. Und dann diejenige von der Überlieferung quasi oder sowas. Ne? Ja, aber habt ihr das so, also so als, ihr habt das so als Intro verstanden, aber das so, habt ihr das irgendwie zusammenbinden können? Naja, ich finde, was ich schwierig finde dabei ist, ich habe gerade gesagt, Jörg, du sagtest, ich möchte jetzt in die Dauerausstellung. Mhm. Und das ist so ein bisschen das Gefühl, dass man auch da unten, so ging, zumindest ging es mir so, ist, dass man hat, man denkt so, ah, okay, hier ist es so ein Flur halt. Ja, es hat auch so einen Flurcharakter. Genau, ich gehe jetzt mit mal durch dem Licht Flur, und so. Ja, genau. Ich gehe mal dahin, wo ich jetzt eigentlich hin will. Ja. Und deswegen finde ich das auch so verwirrend, weil man läuft dann da und guckt so und denkt, okay, hier ist eine Vitrine, muss ich jetzt hier stehen? Soll ich den Text da drin jetzt lesen oder gehe ich jetzt weiter? Ach, da, okay, nach rechts geht's hoch. Ah, da hinten ist anscheinend dieser eine Raum, aber da muss ich ja gar nicht hin, weil die Dauerausstellung ist ja da drüben. Mhm. Und also deswegen, ich fand das orientierungsmäßig echt schwierig. Ja, ich glaube, das ist irgendwie anders gemeint. Ich glaube, es ist schon so, es gibt eine Ausstellung und es gibt dieses Gebäude. Und das Gebäude ist halt auch ein Kunstwerk. Klar. Du gehst in dieses Kunstwerk rein und findest halt in diesem Gebäude immer wieder was von diesem Kunstwerk. Also wenn du auf anderen Etagen bist, kannst du auch manchmal in diesen Turm reingucken oder kannst eben diesen anderen Raum sehen mit diesen furchtbaren Gesichtern aus Metall. Generell bei dem ganzen Gebäude in Ausstellungen, du hast immer wieder so Sichtachsen, kleine Fenster, die sich auftun, wo du von einem Raum in den nächsten gucken aber kannst. Aber wirklich ganz außen, schmale Fenster. Ganz schmal. So. Es gibt überall so Verbindungen, aber alles in diesem zackigen, eckigen Design. Grundriss, ja. Gut, aber man ist sozusagen da quasi in das Untergeschoss, in den Keller, in die Treppen runtergelaufen und durch diese Achsenflure durch, die irgendwie was auch mit der Wahrnehmung machen, weil es schiefe Ebenen gibt und die Decken irgendwie niedriger werden. Und dann geht man ja in die Dauerausstellung wieder ganz, ganz weit nach oben. Ne? Das ist ja ein, das ist ja, das ist ja so die längste Treppe, die es in einem Museum weltweit irgendwie geht. Glaube ich nicht. Nein, aber sie ist auf jeden Fall sehr, sehr lang und sie geht sehr hoch. Ja, sie geht sehr hoch und sie hat auch dann wieder so was Architektonisches, weil der, also die Tür, wo man dann beim Treppenabsatz eigentlich abbiegt, geht dann, ist dann zur Dauerausstellung. Aber die Treppe geht noch weiter und endet an einer Wand. Also da ist nichts, sondern nur eine Projektion von eben jüdischen Gemeinden. Also Namen. Namen von jüdischen Gemeinden, genau. Und das ist, also das ist so ein Ding, was sich total viel durchzieht durch die Ausstellung. Man hat immer wieder so Orte, die einfach so gestaltet sind, also künstlerisch gestaltet sind und zu einem irgendwie sprechen. Also man kann es auf sich wirken lassen, man kann auch einfach drauf vorbeigehen, aber man kann irgendwie man kriegt irgendwie neue Gedanken. Das finde ich eben das Tolle am also ich muss das ist gleich ein hier Spoiler, das ist schon fast mein Fazit. Das Tolle ist, dass du durch diese ganzen Kunstwerke und durch dieses Gebäude, was ja auch ein Kunstwerk ist, ständig irgendwie inspiriert wirst, neue Gedanken zu denken. Ja. Und irgendwie hat es auch was Aktivierendes. Also im Sinne von, wir mussten die ganzen Treppenstufen da hochlatschen. Und oben angekommen ist man irgendwie erstmal so ein bisschen außer Atem. Das ist vielleicht jetzt einfach hast nur du zu viel Weihnachtssachen das ist gegessen, jetzt ja ich bin zu viele Kekse gegessen. Nee, ich meine, das ist jetzt vielleicht nur ein Detail so, aber das ist ja jetzt auch nichts dem Zufall überlassen. Aber, das gilt aber, ich möchte das nur nochmal bestärken. Es gilt für die ganze Ausstellung, wie die angelegt ist, wie man sich dadurch bewegt. Es gibt oft mehr als einen Weg, kann links rum, rechts rum, an irgendwelchen Wänden vorbei, irgendwo unten reinschauen, oben. Es hat, auch den Eindruck, es hat was sehr Aktivierendes, ja, was Körperliches. Es hat aber auch den Eindruck, dass es nie ein Ende gibt, oder? Also es ist so, wie das noch ein Raum und jetzt noch um eine Ecke und dann noch mehr und dann ich sag mal, so weitläufig. Die, so die allgemeine Orientierung, also wo befindet man sich jetzt ungefähr in der Ausstellung, wie lange könnte es noch dauern, bis man irgendwie, was weiß ich, wieder da rauskommt oder so, die ist irgendwie bei mir aufgehoben gewesen. Durch diese Architektur, glaube ich, durch die Besucher oder die, durch die Wegeführung. Was ich aber gut fand, weil das mehr im Grunde genommen auch nicht so eine richtige Rolle spielt. Ja, ja, man hat schon, also es ist, man muss dazu sagen, es ist schon eine chronologische Ausstellung. Also, findest du? Ja, schon. Ja. Also klar, durchbrochen von Kunst, von zeitgenössischem Kunstwerk nicht nur, immer. Ja. Aber ich meine, die Geschichte, die dort erzählt wird, ist schon chronologisch. Also vom Mittelalter doch. Ja, ja, schon. Es ist aber, das finde ich eigentlich ganz smart gemacht, weil es ist nicht einfach nur, also nur Chronologie im Sinne von, wir haben immer die gleiche, ungefähr die gleiche Zusammenstellung von Objekten durch die Zeit, sondern es ist chronologisch, aber jede Zeitepoche kriegt nochmal so ein extra Thema oder so einen Sammlungsschwerpunkt. Ja, genau. Also, was weiß ich, du hast dann irgendwie Frühneuzeit oder sowas und da hast du dann vor allem Gemälde oder sowas plötzlich. Ja. Das ist ganz interessant gemacht eigentlich. Oder hier ist 1792, dann hast du dann die Frage der Aufklärung und der Revolution nicht, aber eben halt diese aufklärerischen Impetus, in dem ja auch viele jüdische Menschen eine große Rolle gespielt haben in Deutschland. Aber nochmal, vielleicht nochmal ganz zurück, also ich meine, was sieht man im Museum eigentlich? So, wir kommen rein. Wir kommen jetzt endlich, wir sind die lange Treppe hoch. Oder, nee, Entschuldigung, anders gefragt. Nochmal, also das, was das Museum ja zeigt, ist das jüdische Leben in Deutschland. Ja, oder kann man das so sagen? Heute im weitesten Sinne Deutschland ist. Ja, ne? So. Kann man das so zusammenfassen? Ja, genau. Also, oder was, ja, würde ich schon. Also so jüdisches Leben, jüdische Kultur und aber auch, also es wird auch erklärt, es wird vieles erklärt, was allgemein ist, was jetzt nicht unbedingt mit Deutschland zu tun hat, sondern allgemein mit dem jüdischen Glauben zum Beispiel, wird viel erklärt, aber immer in Bezug auf Deutschland, genau, oder auf das, was halt damals eben. Das haben wir nämlich jetzt noch gar nicht gesagt, das ist ja vielleicht auch wichtig zu wissen für Leute, die ja nicht da waren, ne? Genau. Und interessant fand ich, das fand ich echt spannend, ich weiß nicht, ob es so ist, weil gerade irgendwie noch Ferien sind oder so, aber es war super internationales Publikum da, krass, oder? Das stimmt, ja. Also so krass international habe ich selten ein Museum erlebt, das fand ich sehr schön eigentlich. Fand ich und auch richtig gut besucht. Viele junge Leute. Viele junge Leute, richtig gut besucht, viele so wirklich so ein Individualbesucher, sag ich jetzt mal, also keine Gruppen oder so, sondern richtig. Ja, eine Reisegruppe viele, in dem Sinne. Also halt so die coolen, so wie wir eigentlich, kann man sagen. Ja. Okay. Aber. Also interessant fand ich, weil du sagst, um was geht's und so, das ist, beschreibt eigentlich der Anfang total schön. Ich finde, die ersten Räume sind so, beschreiben das total schön, wie worum es da jetzt geht, weil du kommst rein und rechts geht's erstmal um die Tora. Also was ist das überhaupt? Das ist das Erste, wo man da überhaupt hinkommt, ne? Ja, also das was erste, ist das was überhaupt, der Glaube? Okay, das ist dieser Baum, den man sieht, den habe ich ganz anders in Erinnerung. Da hängt so ein großer aus Holz ausgesägt, hängt großer Baum, da hängen so Blätter dran, da kann man sich irgendwie Wünsche oder irgendwas draufschreiben, ne? Sieht schön aus. Sieht schön aus, ja. Ist aber, finde ich, also ich fand den sehr cool, aber ich finde, der ist überhaupt nicht repräsentativ für den Rest der Ausstellung. Nee, gar nicht, gar nicht. Interessanterweise hatte ich den noch in Erinnerung, aber ganz anders, aber auch egal. Auf jeden Fall. Dann hast du eigentlich einen Raum, der erstmal erklärt, was ist die Tora und was ist der jüdische Glaube. Das sind so die Basics, und die ne? Basics erklärt, genau. Und dann steigt es ja mit dem Mittelalter ein. Ja, du hast gerade gesagt, wie du es in Erinnerung hast, da lässt sich vielleicht nochmal zu sagen, also du warst vorher schon da, mutmaße ich daraus. Ja. Aber was man vielleicht auch nochmal sagen muss, ist, dass diese Dauerausstellung ja auch eine Neuauflage, sagen wir mal, erfahren hat. Also sie ist neu konzipiert worden und ich glaube, wann ist sie? 2017? Also wir haben Spuren von 2017 entdeckt. Ja. Meinen wir, gestaltet von Chef Weiss die ganze Ausstellung. Ja. Genau. Das, genau, sollte man vielleicht auch nochmal dazu sagen, dass das eine, in Anführungszeichen, neue Dauerausstellung ist. Mhm. Ne? Ja. Mhm. Ja. Aber was ich interessant fand, noch direkt zum Einstieg nochmal. Also es ist natürlich sinnvoll, die Ausstellung irgendwie mit der Tora beginnen zu lassen, weil das natürlich so die Basis für den Glauben ist und irgendwie das Ganze so auch als Religion des Schriftes irgendwie, der Schrift, das macht irgendwie total Sinn. Auf der anderen Seite hast du natürlich das Erste, was du hast, ist so irgendwie Text. Ja. Natürlich so. Das ist ja dein Lieblingsmedium im Museum. Das ist das Allerbeste. Ja, nee. Es war wirklich super textlastig, weil auch überall an den Wänden so dann ganz viele Zitate waren von Leuten und dann irgendwie wurden so die Finessen der Auslegung und so noch irgendwie erklärt und auch mit mehr Text. Und selbst die Objekte, die ausgestellt waren, waren Bücher mit Text drin. Und also Matthias ist das Herz aufgegangen. Man sah das, er hatte Tränen in den Augen. Ja. Aber aus anderen Gründen. Nee, es ist tatsächlich, ich meine, es ist konsequent und es ergibt auch irgendwie Sinn, aber es ist halt, es ist irgendwie interessant, dass du nicht damit, also einsteigst, wie, also schwer zu greifen, wie die Leute mit dieser Tora umgehen, was die im Alltag bedeutet und so weiter. Es kommt so ein bisschen, die Schrift lernen, das war zum Beispiel so ein Thema, Schulbücher und so, irgendwie alles total cool, aber irgendwie, es ist halt, wie gesagt, konsequent das so zu machen oder das ergibt irgendwie Sinn, aber es ist natürlich krass, einfach direkt mit Text zugeballert zu sein, so am Anfang. Ja, aber das ist halt einfach die, weiß ich nicht, das ist schon der wichtigste Punkt. Ja, ne? Total. Also einfach als eine textbasierte. Auf, ja. Also ich finde das, ich hatte mich nur wieder dahin gebracht, dass das echt eine schwierige Frage ist in der Ausstellung. Mit was kann ich die Leute, die da hinkommen und vielleicht keine Vorkenntnisse haben, wie hole ich die? Man hätte natürlich auch mit einem ganz anderen Einstieg machen können, sowas wie, was weiß ich, wie ist das heute, jüdischer Alltag, einfach den einfach mal zu beschreiben, das kommt dann später so ein bisschen, koschere Lebensmittel, was darf ich essen, was nicht, wie ist das mit dem Sabbat und so weiter. So ein bisschen Leute mit dem abholen, was sie kennen oder was sie, wo sie gerade eh sind, so. Ja, also ich meine, wenn du nicht den Koran liest, nicht die Bibel liest, nicht religiös bist und steigst dann mit der Torah-Rolle ein, ist das schon irgendwie ein krasser Einstieg, so. Ja. Also ich glaube, mich hat es jetzt irgendwie, mir auch nicht geflasht so als Einstieg, aber es ist sowas Klassisches. Ja, na gut, es gab diesen Baum, wo man die Wünsche dranhängen konnte. Das war ja das Erste, was man dort hat. Das fand ich schon irgendwie auch eine schöne Sache. Ich hätte auch gerne einen Wunsch reingehangen, aber das konnte man nirgendwo machen leider, weil die Blätter ausgegangen waren, glaube ich. Aber auch ganz spannend, Herr Jörg ist quasi erstmal souverän falsch abgebogen. Dann ja, ich habe wieder alles falsch gemacht. Ich habe den Pfeil auf dem Boden nicht gesehen. Aber ich behaupte einfach mal, dieser Pfeil ist daraus geboren, dass die Leute natürlich oben alle nach links abbiegen, weil links ist nämlich interessant, da ist Projektion und Stadtmodell und so Zeug. Ja. Und da steht auch wohlweislich einfach schon so ein Mitarbeiter, der so ein bisschen guckt, dass, wo die Leute auch hingehen. Der hat mich aber gar nicht, gesagt, hallo, Entschuldigung, Sie gehen falsch. Falsch. Ja. Das ist falsch, wie Sie hier. Ganz falsch. Nee. So, aber das ist interessant, weil das zieht sich durch das gesamte Gebäude durch. Ja, so, das stimmt. Diese Frage, wo muss ich eigentlich hin? Aber genau. Also in den ersten Räumen wird auf jeden Fall so dieses, so der, die, weiß ich, das Prinzip doof, die, so klar. Ja, so. Prinzip oder die religiöse Grundlage oder kulturelle Eigenheiten. Das ist so das, wo es. Nee, ich meinte jetzt eigentlich das Prinzip, so wie die Ausstellung gemacht ist. Das ist eigentlich immer so, ein Teil ist immer geschichtlich. Ein Teil ist, wie ist das religiöse Leben? Also wie ist überhaupt die Religion entstanden? Oder wie hat sie sich verändert auch? Also in den einzelnen Auslegungsweisen auch. Und dann aber auch immer, und das finde ich super spannend und interessant an diesem Museum, immer auch zeitgenössisch, künstlerisch nochmal einen Akzent zwischendurch immer. Also du hast praktisch auch natürlich Kunstwerke aus der damaligen Zeit, die sie gerade besprochen wird, aber auch zeitgenössische Kunstwerke, die da gerade irgendwie nochmal wie so eine, so eine kleine Intervention, ja, das ist ein gutes Wort, ja. Da geben. Es gibt erzählerisch so eine kleine Lücke, finde ich. Also du hast ja diesen Einstieg, also eben mit den Grundlagen, und dann geht's los mit mehr oder weniger mit dem Mittelalter ziemlich direkt. So, das ist natürlich auch wieder konsequent, weil jüdisches Leben in Deutschland fängt halt dann irgendwie so an, so habe ich das jetzt so mitgenommen. Das Ganze, wo kommt das her, wie hat sich das entwickelt, Römer, Antike und dieser ganze Kram, das fällt so ein bisschen weg. Ja. Nee, das fällt nicht weg, das wird aber ganz kurz, das war die Medienstation, wo ich am längsten vorstand. Stimmt, die erste. Ja, genau, das war die erste. auch wieder so ähnlich wie im DHM, da gab es ja früher in der alten Ausstellung auch so eine große Karte, die so animiert war, und das gab es da auch ein bisschen kleiner, und da ging es eben, da fing es dann an mit dem Bau des Tempels in Jerusalem, mit der Diaspora, ne? Also so diese ganze Geschichte der Juden und auch ihrer Vertreibung beziehungsweise ihrer Diaspora in Europa, eben der Aschkenasi, ne? Das ist ja irgendwie die, sagen wir mal, ja, wie soll man dazu sagen? Dieser Begriff bezeichnet ja ursprünglich alle so die Länder, die oberhalb, also nördlich der Alpen irgendwie sind. Und das sagt die Ausstellung ganz am Anfang ja auch, dass es um die Geschichte der Aschkenasi irgendwie geht. Mhm. Und dann gibt's ja aber auch noch die, gefährliches Halbwissen, das habe ich nirgendwo gefunden, die sephardischen Juden. Mhm. Ne? Aber da habe ich jetzt leider nichts so gefunden, das muss ich dann später in der Wikipedia nachlesen. Ja. Genau, aber ich wollte eigentlich nur sagen, also so diese, das, was dir jetzt vielleicht so ein bisschen gefehlt hatte, wurde da in dieser einen Medienstation mal so kompletto geografisch anhand von Karten abgehandelt. Was aber auch ganz gut ist, weil der Einstieg ist dann eben Stadt im Mittelalter vor allem, welche Bedeutung haben Juden in der Stadt Bevölkerung, welche Aufgaben haben sie da, wie werden sie da eingeordnet, gesellschaftlicher Status und so weiter. Was ich eigentlich auch ganz smart finde, weil dieses ganze Thema Stadt im Mittelalter ist ja gerade hier für die Schulklassen total das relevante Thema, das machen die ja alle. Und ich glaube, das kann man ganz gut da abholen. Und da ist ja auch der Ausgangspunkt für vieles, was wirklich auch geschichtlich danach kommt, von Pogrom bis zu sonst was, ja. Das finde ich gut. Ja. Aber wir gehen jetzt nicht die ganze Geschichte durch, oder? Nee, wir müssen nicht die ganze Geschichte durchgehen. Wir können aber ein bisschen flanieren. Also, ja, genau. Also im Geiste. Vielleicht kann man ja so ein bisschen so punktuell was einem so. Wir wandern mal so ein bisschen. Wir wandern mal so ein bisschen. Was hat euch da besonders hängen geblieben? Was fandet ihr schön? Also hängen geblieben ist mir so ein bisschen das, was ich vorhin sagen wollte, mit dem Prinzip, dass es sehr viele, also es war eine sehr schöne Mischung aus Objekten, Dingen zum Mitmachen, also so Mitmachstationen. Du hast getestet, ob du der Messias bist. Ja, ich bin nicht der Messias, weil ich habe am Ende sagen müssen, dass ich eine Frau bin. Und ich habe mich heute nicht als Mann gefühlt. Das war eine nette Station, das ne? War wo man wirklich, Fragen beantworten Da konnte man muss. Fragen beantworten, auch ganz ehrlich, ob man sich selber als Führungskraft sieht, ob seine Freunde einen als Führungskraft sehen und so weiter. Mhm. Aber war das mit Führungskräften, echt? Ja. Ist der Messias eine Führungskraft? Ja, also was von? Ach echt, okay. Mhm. Ja, so ein Führungskräfteseminar absolviert. Das ist anscheinend nicht wichtig, ob er sich selber als Führungskraft sieht, sondern eher seine Freunde. Und er muss auf jeden Fall ein Mann sein. Aber ich stelle mir gerade das Büro von Matthias, von Messias vor, ne? Mit so einem Büroschildchen irgendwie. Jesus. Ah nee, das ist ja nicht der Messias. Und dann steht da so drunter Leitung. Und dann ja, weiß ich nicht. Also er hat auf jeden Fall so eine Leitungsfunktion, ja, ne, der Messias. Nein, auf jeden Fall, das ist genau, solche Mitmachstationen und eben solche Medienstationen, die sehr, finde ich, super intelligent gemacht sind und einladend. Manchmal. Kannst du dein Mikro ein bisschen weiter von deinem Mund? Manchmal ein bisschen danke. Lang. Also wenn ich jetzt alles so durchspielen würde oder vieles, dann würde man nicht wirklich lange vorlesen. It's a bit much. Ja, genau. Aber es ist Medienstation. Bringt mich auf einen Punkt. Weil oh ja, Medienstation. Mir läuft die Spucke schon aus dem Mund, Matthias. Es gibt zwei schöne Medienstationen, die mir im Gedächtnis geblieben sind. Die schönen Medienstationen. Neue Rubrik. Deutschlands schönste Medienstation. Heute Jüdisches Museum. Es gibt einen, da geht es um Nachlässe und Materialien aus Nachlässen. Ist aber der größte Bildschirm Deutschlands. Das ist so eine, ich glaube, woanders nennt das sich Collection Wall. So. Und da sind halt lauter Objekte dran, alles Multitouch. Und man kann die antouchen und dann kriegt man kleine Informationen dazu, woher die kommen und was das ist und so. Und dann kann man davor stehen und kann so durch diese Nachlässe stöbern. Und eine andere Station, die ich schön fand, Jörg, du hast da dran ein bisschen rumgespielt. Rumgenuckelt. Rumgenuckelt. und zwar, es gibt eine sehr schöne Anwendung vom Jüdischen Museum. Das ist eigentlich eine Online-Anwendung, Web-Anwendung. Jewish Places heißt die. Und das ist so eine Crowd-Anwendung. Das heißt, alle können mitmachen. Und zwar kann man, wenn man weiß, irgendwo waren jüdische Persönlichkeiten oder es gab irgendwie jüdische Orte oder ähnliches, dann kann man die da verorten mit Fotos und so weiter und andere können sie sich anschauen. Ist eine Karte eigentlich, ne? Das ist eine interaktive Karte, genau. Und das finde ich cool, weil das ist eine Online-Anwendung, aber die haben die in die Ausstellung gebracht, was ich auch irgendwie wichtig finde. Ja, erinnerst du dich noch, in welchem Teil der Ausstellung die war? War die in Früh. Frühneuzeit, ne? Ja, davor. Ja, genau. Ja, das war ganz gut. Da habe ich immer direkt meinen Geburtsort eingegeben und da mal ein bisschen geguckt, was da so alles gibt. Genau. Allerdings muss man sich ja dafür anmelden. Das, glaube ich, ist dann da ein bisschen frickelig irgendwie. Ne? Ja, nicht in der Ausstellung, aber ja. Wenn man da halt ja, dass man das da einsehen will, konnte, war schon ganz gut. Ja, nee. Ja, ich weiß nicht. Also viele Dinge fand ich. Ich fand vor allen Dingen auch viele so Mitmachstationen in Anführungszeichen oder Medienstationen gut. Ich habe so Objekte. Wollen wir schon über Objekte reden, ja, die einem klar. So? Ja. Da springe ich jetzt mal so ein bisschen, also vielleicht muss man nur mal kurz sagen, also natürlich geht es dann chronologisch, wie wir gesagt hatten, und es geht bis, in die Gegenwart, kann man das so sagen? Wow, ungefähr. Ja. Wir haben gegenwärtige Personen, die am Ende noch was erzählen auf dem Bildschirm. Ja, genau. Ich fand allerdings, was mich am meisten so berührt hat, fand ich in dem Teil über NS. Mhm. Da gab es Briefe zu sehen. Und ja. Das waren Briefe, die Jüdinnen und Juden geschrieben haben an irgendwen in sozusagen der Situation der Deportierung. Und das waren so ganz kurze, ganz kurz geschriebene Briefe, die sie an irgendjemanden, irgendwie versendet haben oder geschickt haben und so. Und die waren wirklich, wirklich sehr herzergreifend, muss ich sagen, weil sich die Personen halt einfach bewusst waren, dass sie sozusagen jetzt nicht mehr lange leben und dann einfach über diese Briefe halt so Abschied genommen haben. Mhm. Und dort Grüße noch irgendwie reingeschrieben haben und so auch so reingeschrieben haben, vergesst uns nicht und sowas. Das fand ich sehr, das hat bei mir, das waren für mich die, sagen wir mal, die stärksten Objekte, die ich da gesehen habe im Museum. Was ich ganz spannend finde, ist, dass die das nicht irgendwie highlighten oder so, ne? Also es gibt jetzt. Ja, das war ganz, genau. Das liegt da einfach so drin. Man kann auch locker dran vorbeigehen. Generell, habe ich nicht den Eindruck, dass irgendeiner Zeitspanne besondere Aufmerksamkeit zukommt. Ja? Also es ist nicht irgendwie so, alles läuft auf den Holocaust zu, alle warten schon so und jetzt kommt das große Holocaust-Ding und da merkt man halt, das ist kein Holocaust-Museum. Nee, das ist auch gut so, dass das nicht, es ist sehr sachlich und gefühlvoll trotzdem mit allen Themen umgegangen worden und zwar gleichermaßen. Und das, also mich persönlich macht das ja immer mega fertig. Also wenn ich so einen Brief lese, dann heule ich fast, weil das einfach mich immer so schlimm berührt, weil das ist einfach was Unverständliches und keine Ahnung. Und es ist aber trotzdem so, dass das Thema an sich ja so tiefschürfend ist, dass es das ist, was am meisten hängen bleibt, kann ich mir vorstellen. Also weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber es reicht schon, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, auch wenn es, das muss jetzt nicht das alles. Es wissen ja auch alle, ne? Ja, also ja, genau. Du kommst rein, gehst in die Ausstellung und unterbewusst hast du das Gefühl, okay, irgendwann kommt der schlimme Punkt. Ja. Das kommt auf einen zu. Umso schöner fand ich es aber, wenn du vorher durch die Ausstellung gehst, wir hatten vorhin angesprochen, hier Zeitalter der Aufklärung und so, da hängen dann so Gemälde von allen Leuten und du merkst einfach, wie normal in Anführungszeichen jüdisches Leben halt einfach eigentlich ist. Ja, du kannst wie das die auch Leute normal eigentlich dazu gar nicht, gehört. Genau, diese Porträts sind ganz normale Porträts von gebildeten Leuten aus der Zeit. Wenn du es nicht wüsstest, machst du da keinen Unterschied und so, das finde ich eigentlich die große Stärke dieser Ausstellung. Ja. Die zeigt einfach, wie ganz normal so alltägliches ist, wie alle da eingebunden sind. Und dann merkst du aber immer wieder, kommt aber so ein Punkt, wo du denkst, so irgendeine Krisenzeit kommt, irgendwas ist, wo dann wieder gestichelt wird quasi in diese Richtung. Das hast du im Mittelalter schon, finde ich. Ja, wo du dann, was weiß ich, du liest dann so, ja, hier ist die mittelalterliche Stadt, irgendwie Worms war so ein Beispiel. Ja. Und du siehst dann so, Juden sind da und hier ist irgendwie das Stadtviertel und so weiter und die sind auch bewaffnet und die dürfen da irgendwie die Stadtmauer verlassen. Ach so, ja, und dann werden sie aber alle irgendwie vertrieben und niedergemacht. Mhm. Dann 10 Jahre Pause, ja, jetzt wird wieder eine Ansiedlung. Und denkst du, hä? Und das hast du halt, das zieht sich so durch auch. Ich finde ich weiß gar nicht mehr, wer es von euch gesagt hatte, sagen wir mal, die Aufteilungen, die zeitliche Aufteilung, diese Epochen nenne ich es jetzt mal, obwohl es jetzt nicht als solche dargeboten werden, dass die so relativ gleichwertig irgendwie behandelt wird. Ja. Das macht natürlich auch das Ausstellungsdesign, finde ich. Mhm. Weil sozusagen jeder Bereich und jedes Thema oder jede Epoche hat ja auch eine andere Aufmachung. Ne? Da, mhm. Also mhm. durch unterschiedlichste Materialien und so weiter und so fort. Auch und sehr das, gut gemacht, finde ich. Kann man drüber streiten, finde ich. Naja, ob es jetzt gut gemacht ist oder nicht, das wollte ich jetzt, das haben wir dahingestellt. Kommen wir gleich vielleicht noch zu. Ja. Aber so hatte irgendwie jeder Teil irgendwie auch eine eigene Ästhetik. Oder? Eine eigene Ästhetik und weiß ich nicht, das hat für mich auch zu dieser Gleichbehandlung dieser Geschichtsteile oder diese Ausstellungsteile irgendwie beigetragen. Einfach. Ja, es muss dann noch nicht mal gleich behandelt sein. Ja, egal. Lass uns da mal noch ein bisschen über das Design sprechen, weil das würde mich interessieren, ob euch das so alles abgeholt hat. Ich kann mal aus meiner Perspektive sprechen. Ich fand gerade im Einstiegsbereich, es waren viele weiße oder graue Wände. Gerade am Anfang, wo es dann auch um zum Beispiel darum geht, was man, also was gegessen werden darf oder was nicht. Da fühlte ich mich so an so Büroräume irgendwie ein bisschen erinnert. Das war so grau und die lagen halt so Gummispeisen. Oh ja, immer. Das war so cool, ja. Die lagen aber halt, also die waren lustig, aber die lagen halt da so im Schrank und wo ich dachte so, das könnte jetzt alles aussehen, so ein bisschen mehr wie ein Supermarkt oder irgendwas, aber es war halt irgendwie, ja, genau. Das fand ich ein bisschen schade. Das, und wie gesagt, generell, die ersten Räume fand ich sehr grau, sehr, fast ein bisschen langweilig. Und später dann viele, viele Farben, die sich finden in den Ausstellungen, die haben so ein bisschen was Verblasstes, hatte ich so das Gefühl. Ja, ich dachte so, da müsste man mal wieder drüber gehen. Oder, traut euch doch ein bisschen was Knalliges. Da müsste man mal wieder drüber gehen. Nicht? Nee, manches wirkte so ein bisschen Anstrich. aus der Zeit genommen, wie diese komischen Kettenvorhänge zum Beispiel. Ja, die habe ich auch nicht verstanden. Also die waren wirklich komisch. Ich habe mich mal in so Büroräume finden erinnert. Finden sich immer wieder. Ach, du hast auch Büroräume gerade gesagt, ne? Aber ich dachte eher so bei diesen Kettenvorhängen. Ja. An, ich weiß nicht, was du für Büros so hast, aber ich finde tatsächlich vieles von so dem ist Behörde. So, ich weiß nicht, da hatte ich das Gefühl, die haben sich so ein bisschen vergriffen. Also diese Kettenvorhänge fand das ich war nicht merkwürdig. So nicht so wahnsinnig geschmackvoll. Es gab aber auch Stellen, die richtig cool designt waren, wie dieses Treppenhaus mit diesen leuchtenden, dieses Hall of Fame. Wo alle, also das ist ja so eines der beliebtesten Dinge, die Fotos machen. Es ist ein Treppenhaus, also man geht dann von dem einen Stock runter in den anderen und da sind so ein bisschen comic-mäßig stilisierte bekannte jüdische Persönlichkeiten abgebildet, von Leonard Nimoy bis was weiß Jesus. Ich was, ja, Jesus, Albert Einstein, alle möglichen Leute. Und das sieht total cool aus. Die werden dann auch so beleuchtet und so. Und das ist total, das macht total Spaß, sich das anzuschauen. So ein bisschen Pop-Art-mäßig, ja. Oder? Aber wir waren zum Beispiel auch in Räumen, Musikräume, die waren toll. Mhm. Von Musik so, ja. Setzt sich so rein. Das ja. Ist ein bisschen gepolstert. So Separés quasi. Genau. Und da ist aber der Begriff Puffigkeit, glaube ich, gefallen. Ja. Weil das, ja, weil das so, das ist so was Flauschiges, irgendwie total ja, nett, ja. Aber ich hatte das Gefühl. Ne, flauschig war das nicht. Nee, aber es war, das sah so aus wie so ein, man geht in so ein Puff. Separé. Separé, ja. Ja, gut. Aber auch wieder mit diesen Ketten. Da habt ihr den Vorteil der Erfahrung. Ja. Nee, aber das fand ich irgendwie, da hatte ich so das Gefühl. Stell ich mir vor. Ja. Aber auch der Stoff da drin, ich hatte das Gefühl. Der war so ein bisschen fast, wirkte so ein bisschen ausgebleicht. Nicht so, Jörg, ja. Was? Nein, ist nicht ich, so, ich weiß das nicht. Ach so, du weißt es nicht. nein, auf jeden Fall nochmal um, sollen wir nochmal, ich wollte nochmal Medienstation, ich wollte nochmal das Thema hier ja, Zweiter Weltkrieg und Medienstation und so, da wollte ich nochmal drauf. Ja. Und zwar, weil du mit den Briefen das gesagt hast. Das hast du gelesen. Was, woran man näher nicht vorbeikommt, ist diese riesige, zwei riesige Stationen. Und zwar einmal diese riesige Deutschlandkarte, also Deutschland eben vor dem Zweiten Weltkrieg. Und da wird so eine Projektion drauf gemacht von 1933 bis 1939 mit Gewalt an Juden, Privatpersonen, Gemeinden, glaube ich, und Unternehmen. Und es ist jeweils immer nur so ein kurzer Lichtblitz, der dann auch da bleibt. Und das ist richtig. Also immer, wenn irgendwo eine Gewalttat war, ja, erscheint da quasi so eine Markierung auf der Karte. Ja. Und man sieht, wie das mit über die Jahre mehr wird. Du siehst die Abfolge, wie der Rhythmus auch viel schneller wird. Ja, das ist. Und wie umfassend. Und das war schon beeindruckend. Das war einfach so, dass man denkt, so erstmal krass, auch die Recherche zu machen. Und auch. Also einfach diese flächendeckende Gewalt, die da auf einmal sich so los in die wenigen Jahren so verbreitet. Das war einfach für mich so schlimm zu sehen, was auch natürlich jetzt familiär für mich schlimm zu sehen war, dann nach dem Zweiten Weltkrieg, also eine riesige Europakarte, mit wie viel Juden vor dem Zweiten Weltkrieg in den jeweiligen Ländern waren und wie viele ermordet wurden. Und in Polen sind fast alle Juden über 3 Millionen. Also hindeportiert und dann. Ja. Das konnte man. Da gab es immer zwei Zahlen. Ne? Da gab es irgendwie, man konnte sehen, wie viele jüdische Bevölkerung vorher dort lebten und wie viele davon umgebracht worden sind. Und in Polen war das sozusagen fast alle. Ne? Das hat mich so erschüttert. Und es ist auf dieser Karte auch dann so riesig dargestellt, also so sind dann so, also sehr grafisch, aber man steht davor und denkt so, das kann doch nicht wahr sein. Aber aus Museumsperspektive finde ich generell diese großen Projektionen und eben auch diese Karten, das funktioniert überraschend gut. Also du könntest natürlich einfach irgendwo so eine Statistik hinkleben oder irgendwelche Zahlen irgendwo hinschreiben, aber in dem Moment, wo du das so räumlich verortet hast oder halt eben wie bei dieser anderen Station, die du gerade angesprochen hast, wo dann immer, wo man sieht immer wie diesen Aufblitzen, wenn da so Gewalt ist, das ist so eindrücklich, oder einfach auch, so gut oder erzählt. Oder auch die Gesetze, die das ist auch sehr beeindruckend. Keine Medienstation, eine Installation. Eine Installation, eher. Ja. Also muss man sich vorstellen, so von oben, von der Decke, so ganz viele Stoffbahnen, auf denen auch wieder von 33 bis 39 wahrscheinlich auch Gesetzgebungen aufgedruckt worden sind und praktisch manchmal alle 3 Tage ein neues Gesetz. Also spezielle Gesetze, die sich gegen Juden. Genau, also heute neues Gesetz, dürfen nicht mehr also die, Ärzte. Die schiere Menge, haben. Die unglaubliche Vielzahl an gesetzlichen Maßnahmen, die gegen die Juden in Deutschland ergriffen wurden, die wurden dort durch diese Inszenierung unglaublich gut verdeutlicht. Das füllt einen ganzen Raum, das kann man wirklich so sagen. Bis hinten in den Raum, mehrere Meter Bahnen, Stoffbahnen an Gesetzes. Also es war auch so. Was ich noch auch sehr gut fand, war, ne, wir reden ja gerade über Medienstationen und so weiter, war, ich spule mal kurz zurück, die 20er Jahre und da gab es einen Raum, der war so gestaltet wie ein Kino und das hat mir richtig gut gefallen, obwohl es als einfach nur, sagen wir mal, eine doofe Kinoinstallation mit einer großen Leinwand war, wo eben, wo vor allen Dingen Fotografien irgendwie gezeigt wurden in unterschiedlichen schnellen Abläufen irgendwie. Es gab so eine Filmausschnitte auch. Filmausschnitte auch. Und es gab dazu irgendwie moderne, wie soll man sagen, also so eine Klanginstallation, ne, die diesen Film in Anführungszeichen halt so unterfütterte. Und das hat mir super gut gefallen, weil es vom Medium her, weil es ist halt ein Kinosaal und da fühle ich mich schon direkt irgendwie wohl. Gut, das hat auch was mit meinem Alter vielleicht zu tun, keine Ahnung. Ja, aber du weißt, wie es funktioniert. Ja, ich weiß, wie es funktioniert und dann setze ich mich dahin und kann mir das durchgucken und aber das ist so vielleicht zum Medium und zu meiner Nutzung. Und darüber hinaus aber auch, weil es so eine einfach so einen schönen visuellen und klanglichen Bogen dieser 20er Jahre und des jüdischen Lebens in den 20er Jahren irgendwie gezogen hat. Ne? So beginnend von oder Ende des Ersten Weltkriegs, wo es dann eben die natürlich auch die Verschwörungstheorien gab und so, ne, dass die Juden sozusagen daran schuld sind, dass der Krieg verloren wurde. Natürlich auch politische Sachen, irgendwie die Ermordung von Walter Rathenau und so. Aber dann eben halt auch so diese goldenen 20er, wo so viele Jüdinnen und Juden halt einfach so integraler und gar nicht wegzudenkender Bestandteil des Kulturlebens gewesen sind. Mit Regisseuren, Ernst Lubitsch und Schauspielerinnen und Schauspielern und also das fand ich richtig gut. Ich habe mich da hingesetzt und bin da sofort eingetaucht. Ich hatte da keinerlei, ich musste mich da nicht irgendwie reinarbeiten und Texte lesen. Aber ganz faszinierend. Ich bin normal überhaupt kein Freund von so Kinosachen in Ausstellungen. Weil man ist ja oft eigentlich, du willst ja rumlaufen, du willst ja gucken, es gibt viel zu sehen. Lustigerweise auch ungefähr vom Timing dieser Kinoinstallation, das ist so, du bist gerade an einem Punkt, wo du denkst, ich kann mich jetzt mal kurz ein bisschen setzen. Ja, so. Das ist gut aus. Und dann guckt man das da so und wie du schon gesagt hast, dass man sieht, wie es funktioniert und um das so ein bisschen zusammenzufassen auch schon, man merkt einfach, der Medienwechsel in der Ausstellung funktioniert sehr gut. Ja, du hast gut Projektion, Dinge zum Selbstmachen, bisschen Text, irgendwo auch so, da sind auch so Billo-Sachen dabei, weißt du, da war so eine Holz Holz, wie sagt man, eine Platte, vorne drauf irgendwie so ein gedrucktes Dokument, was man nicht lesen kann, dann drehst du doch rum, auf der Rückseite steht ungefähr, was da dann steht und so. Mhm. Das ist so ein bisschen Mitmachstation für Arme, so. Du merkst so, das müsste so nicht sein, du könntest das auch irgendwie anders machen, aber die machen das halt, damit du irgendwie dich anders bewegst, du was anderes machst und so. Und das zieht sich durch die komplette Ausstellung durch. Mhm. Du hast immer was anderes, es wiederholt sich nicht. Und das ist tatsächlich sehr angenehm. Sind wir schon beim Fazit? Nee, lass uns noch mal kurz. Eine Station will ich aber auch noch erwähnen. Ja, lass uns, ich weiß nicht, wollen wir die Leute am Ende ja, der Ausstellung? Ja, die Leute am Ende. Wollte ich auch sagen. Das hat mir richtig gut gut gefallen, weil. Das war ein schönes Ende auch. Es war nicht, glaube ich, noch nicht komplett das Ende. Da hatten wir uns wieder auch so komisch irgendwie nicht richtig orientiert und mussten dann nochmal irgendwie, egal, aber das ist, ja genau, das ist so eines der letzten Räume und man hat an den Wänden so senkrechte Monitore aufgehangen, wo immer eine Person zu ziemlich in Lebensgroß ist, Jüdinnen und Juden, ja, die stehen deutsche da so rum. Jüdinnen und Juden, die stehen da so rum oder sitzen irgendwie rum und dann werden, und die bewegen sich auch so, das sieht immer so aus, als würden die jetzt so darauf warten, dass sie mal jetzt was sagen können. Ne? Ja, und sie waren auch ganz unterschiedlich gehängt, also jetzt muss ich nicht vorstellen, so alle nebeneinander, sondern so ganz weit oben auch oder eben weiter weg voneinander. Ja, das Burgerhängung. Und die wechselten immer wieder die Bildschirme auch, also die waren nicht immer ein Bildschirm, eine Person, sondern das wechselte dann immer wieder, ja. Genau, und die haben sich ja zu ganz vielen unterschiedlichen Sachen dann in so ganz kurzen Statements irgendwie geäußert, aber auf so eine irgendwie komplett lockere Art und Weise, ne? Also sehr unterhaltsam. Super kurz auch. Ja. Super kurz und echt wirklich ganz unterhaltsam. Also ich bin da auch sofort reingesogen worden. Was haben die so gesagt? Zum Beispiel? Es ging um die Frage, was weiß ich, wo wollen sie mal beerdigt werden? Sehen sie ihre Zukunft in Deutschland? Datest du auch Leute, die nicht Jude sind oder so? Ja, also wirklich interessante Fragen. Was mich auch dann wieder sehr erschüttert hat so ein bisschen, war die eine Frau, die gesagt hat, ja, das was sie noch nicht so hinkriegt, das ist das mit dem koscher Essen und ja, dass ich halt eine Perücke tragen muss. Ja. Das fand ich so, weil sie hat es so, das hat sie so lapidar gesagt. Und das ist ja schon irgendwie sowas, wo man denkt so, komm, wir sind jetzt ja schon ein bisschen weiter. Aber zu diesen Videos nochmal, weil das fand ich ganz spannend. Das muss nicht, jetzt nicht sein. Das war nicht so ein Video nach, erst auf der eine, dann der andere, sondern die sind auch irgendwie miteinander so, also das passt dann. Also sich der eine sagt was, dann antwortet quasi ein anderer zu der gleichen Frage und dann hat das so eine Dynamik. Ja. Und das funktioniert gut. Und ich fand das aber auch interessant, weil ich hatte das jetzt zum zweiten Mal gesehen. Und als ich das erste Mal da war, war ich so durch nach der Ausstellung und dachte so, nee, jetzt stelle ich mich bestimmt nicht dahin, weil da ist auch, glaube ich, keine, weiß gar nicht, ob da Sitzgelegenheit ist. Nee, da steht man. Und ich dachte so, nee, ich jetzt echt keinen Bock, jetzt irgendwelche Leute, die ich nicht kenne, denen auch noch zuzuhören, wie sie irgendwelche Geschichten erzählen. Dann bin sofort durch. Ja. Und jetzt mit euch stand ich da wirklich da davor und habe mir das alles nochmal Ihr müsst warten, bis sie singen, habe ich gesagt. Weil ich hatte es einmal gehört und dann habe ich die Jungs verloren und dann bin ich nochmal hin. Und dann wollte ich unbedingt das euch zeigen, dass sie dann am Ende singen die nämlich zusammen. Das ist total schön. Das fand ich so ein richtig schöner Abschluss. Das hat mir total gefallen. Ja, das fand ich auch ganz cool. Und ich habe mich dann so gefragt, wow, wie haben sie das so gut hinbekommen, dass es einigermaßen so klingt, als würden sie zusammen singen. Ja, das war es. Weil es waren bestimmt, weiß ich nicht, 20 Personen, über die wir da irgendwie reden. Und die reden, haben auch immer unterschiedlich eingesetzt auch. Also es war jetzt nicht so, dass die alle gleichzeitig angefangen haben, sondern das war technisch auch sehr gut gemacht. Ja. Gut. Ja. Apropos Technik vielleicht noch. Es gibt auch eine App zum Jüdischen Museum. Ah ja. Auf vielfachen Wunsch, muss ich kurz drauf eingehen. Wir werden nicht Wunsch. Bezahlt. Schöne Grüße an Barbara. Das ist im Endeffekt ein Audioguide, den man nutzen kann. Durchs Haus. Es gibt auch Touren. Touren habe ich nicht gemacht. Ich habe mehr dieses freie Begehen sozusagen und es gibt überall, wie es dir eigen ist. Genau, und es gibt so Nummern, die kann man dann eingeben und dann erfährt man eben noch ein bisschen was. Funktioniert da auch technisch sehr gut, wenn man da mal im Wi-Fi hängt. Technisch. Technisch. Da kommt der Hessel mit durch. Ich komm, naja. Und auf jeden Fall hat das gut funktioniert und hat irgendwie Spaß gemacht. Und man wird begrüßt von Hetty Berg, von der Direktorin auch am Anfang. So, ist ja auch nicht schlecht, mal vom Chef begrüßt zu werden, die das auch ganz sympathisch Chefin. Spricht. Chefin. ja, der Chefin. Die Führungsperson. Genau. Ja, genau. Vom Messias. Aber keine Messias. Genau, nee, das war echt, das war ganz cool, das funktioniert gut. Also wenn man keinen Bock hat, zu viel zu lesen oder auch bei manchen Sachen einfach denkst, oh, da möchte ich noch mehr wissen, dann kann ich das auch empfehlen. Mhm. Okay. Und es gibt auch sehr interessante Wechselausstellungen. Jetzt war gerade eine Kunstausstellung auch da, die hat mich auch, also da war ich dann schon durch, ich bin dann nur noch so durchgegangen, aber die ist sehr interessant gewesen. Und da in dem Raum von den Wechselausstellungen, da ist auch dieser zweite sehr beeindruckender Raum mit dem fallenden Laub. Ich habe den Namen vergessen, wie das heißt. Von einem Künstler eingerichtet, muss ich vorstellen, ein auch wieder riesiger Raum, eher draußen, aber mit hohen Decken. Also man sieht das nicht, dass es draußen ist. Recht dunkel. Und auf dem Boden sind so Metallscheiben, so ein bisschen verrostete Metallscheiben, die wo so Gesichter reingestanzt sind. Und die sind so, weiß nicht, 5 Zentimeter dick. Und die liegen da alle so übereinander. Wie Laub. Wie Laub. Und die Leute gehen da drauf und es macht so ganz furchtbare Geräusche. So klonk, klonk, klonk, klonk, klonk, klonk, klonk, klonk. Das hört man auch schon von Weitem, dieses Geräusch. Denkt so, hä, was ist das? Wer läuft da mit so Ketten rum oder so? Und ja, das ist auch sehr beeindruckend. Aber auch alles halt sehr emotional ansprechend, ne? Also das sind halt so wirkend, also deswegen finde ich, also diese künstlerische Ausrichtung, das ist so ein bisschen mein Fazit, das hat auf mich total gut gewirkt, ich finde, das ist total die richtige, also ich finde es auch die richtige Entscheidung, sowas reinzunehmen, um dieses sehr spezielle und sehr wichtige Thema auch auf so eine Schiene zu bringen, dass wir jetzt hier nicht, man kann da nicht sachlich nur so drüber reden und alle Fakten da bringen und wie viele Juden wurden dann und dann eben verfolgt oder ermordet, sondern man, finde ich, ist richtig die Entscheidung, dass man es emotional auch irgendwie anspricht und auffängt und ja. Das finde ich, allein schon deswegen ist es einfach ein Besuch wert. Aber ja. Es ist, finde ich, nichts für Kinder. Ja. Aber das ist ja dann Anua. Das ist dann Anua, da geht man dann einfach über die Straße drüber. Vielleicht, ich fange mal mit meinem Fazit an. Also ich habe das Gefühl, ich habe einfach nur echt an der Oberfläche gekratzt in dieser Dauerausstellung, ne? Weil es ist einfach irgendwie, weiß ich nicht, ich meine, wir waren da auch schon ein bisschen länger drin, aber ja, ich habe das Gefühl, ich habe viele Sachen einfach auch nicht mitbekommen. Und ich glaube, da sind noch einige Schätze zu heben für mich. Und ich würde aber trotzdem sagen, dass die Dauerausstellung sehr gut gelungen ist. Ich fand, mir hat das entgegen eurer Einschätzung auch architektonisch eigentlich fast durch die Bank weg ziemlich gut gefallen. Hä? Wieso entgegen unserer Einschätzung? Naja, ihr habt das ja mit den Ketten und diesen Separés und dem Puffer-Ding und so. Das habe ich jetzt gar nicht so gelesen wie ihr. Ach, das meinst du? Ja, genau. Nee, weil ich finde die Architektur auch sehr toll. Und ich fand das auch irgendwie so einen schönen Bogen, aber das ist jetzt vielleicht auch nur, weil so meine eigene Interpretation, dass es irgendwie so mit dem geschriebenen Wort begann und mit dem gesprochenen Wort irgendwie endete. Aber ich weiß nicht, ob das intendiert war. Mit dem gesungenen Wort. Und da weiß ich nicht, das fand ich dann so ganz, da war ich dann so ein bisschen so zufrieden. Als ich mir so diesen Gedanken gemacht hatte, weil das hat mir nämlich auch noch kurz nochmal, oftmals laufen ja dann so Ausstellungen auch so komisch aus und es wird kein Endpunkt gesetzt, aber das so dieser Gedanke hat für mich so einen guten Endpunkt gesetzt. Deswegen, ja, also ich werde sicherlich noch öfter wieder ins Jüdische Museum gehen. Mein Fazit. Soll ich mal? Ja. Ich war ja schon. Ja, stimmt. Ach, du warst schon. Also, grundsätzlich, ich finde, das ist wirklich ein gutes, es ist einfach ein sehr gutes Museumserlebnis. Die machen sehr viel richtig, finde ich, wie ein Museum funktionieren muss. Auch die Menge an Flachware, also irgendwie gedrucktem Textobjekten, sonst was, Bücher, aber auch, es ist Kunst dabei, wenn man einfach nur aus Kunstinteresse da ist. Mhm. Es gibt viele Sachen aus dem Alltag. Die Themen wechseln sich ab von Alltagskultur über Religion, eben Kunst, Politik. Da ist alles irgendwie mit drin und so. Und das heißt, da ist auch irgendwie für jeden was dabei. Ich finde, der Medienwechsel funktioniert sehr gut, einfach in vielen, vielen Bereichen. Es ist auch Musik, Sound, es ist wirklich von allem was dabei. Also es funktioniert wirklich gut. Geruch auch teilweise, ja. das sind nicht nur die anderen Leute, mit denen man reingeht. So, nee, das ist sehr, sehr gut. Es gibt so zwei Sachen, die ich mir persönlich noch mehr wünschen würde. Das eine ist, ich würde mir wirklich wünschen, dass so ein paar Räume noch stärker inszeniert sind irgendwie. Ich finde, teilweise ist es mir gerade im Einstieg so ein bisschen zu white cubic, also das, was man aus Kunstmuseen so kennt, wo halt Sachen einfach nur an der weißen Wand hängen. Mhm. Gerade wenn es am Anfang um das religiöse Leben oder die religiösen Regeln auch ging, das, wie gesagt, das war mir zu büromäßig. Habe ich gar nicht verstanden, warum man so trist da einsteigen muss. Das könnte man mehr machen. Und das andere, was mich so ein bisschen hin und her, oder wo ich nicht so mit mir selbst so einig bin, ist, also wir haben ganz am Anfang ja viel über das Gebäude, das Liebeskind-Gebäude gesprochen. Und das ist ja wirklich das Ding in Berlin. Es gibt ganz viele Leute, Architekturfans, die kommen ja auch ins Museum eigentlich nur, weil sie diesen Liebeskind-Bau erleben wollen. Und ich habe halt manchmal das Gefühl, dass die Ausstellung und der Bau, dass die so ein bisschen, die arbeiten so ein bisschen gegeneinander. Mhm. Also man kann irgendwie ein Miteinander schon erkennen, weil man natürlich dieses Entdecken, wo sich hier lang eigentlich. Ja, ne? Obwohl das wir ja auch schon, sehr stringent ist, so eigentlich. Irgendwie schon. Ja. Wir haben am Anfang auch gesagt, das aktiviert ein Jahr, weil man irgendwie aufmerksam sein muss. Aber gleichzeitig hast du dann auch teilweise Gänge gehabt, gerade am Ende, Jörg, du erinnerst dich, wir sind dann irgendwie, haben fast die eine Ecke komplett verpasst. Ja. Und dann hast du das Gefühl, warum ist der Gang so schmal? Wird also, immer schmaler. Genau, dass man denkt, aber so, sollte hier vielleicht eigentlich mal gar keine Ausstellung rein? Oder war die mal anders gedacht? Habt ihr jetzt umgebaut und oder was weiß ich, dann bist du halt am Ende, wo diese Ecke mit diesen Personen ist, die da sprechen und man denkt sich, ja, wo muss ich jetzt raus? Ach so, da muss ich wieder ein Stück zurück durch die Ausstellung und raus. Und das hat man ganz, ganz oft. Und da habe ich das Gefühl, das könnte ein bisschen angenehmer sein im Bewegen durch das Haus. Ist aber vielleicht auch Konzept. Aber das fand ich ein bisschen schwierig. Ja gut, da rückt man mal die Ausstellungswand ein bisschen weiter nach rechts, ein paar Zentimeter und dann geht das. Ja, aber du hast ja auch gesehen, wie viel die dann auch, sie versuchen das auszubessern. Also irgendwo stand dann auch irgendwie, was weiß ich, also diese Pfeile am Boden oder Ausgang in die und die Richtung. Also da wird das nochmal alles erklärt. Die haben schon nachgebessert. Ja. Aber da merkt man so, es funktioniert nicht ganz so einfach, wie man sich das vorstellt, auch bei so einem tollen Gebäude irgendwie. Ja. Und da denke ich so, weiß nicht, ob man sich da halt so immer so einen Gefallen tut, wenn man so fancy Gebäude reinstellt. Ja, das war vielleicht nicht so funktional für die Innenausstellung. Ja, schön, dann waren das unsere Fazitate zum Jüdischen Museum Berlin. Es war wieder mal der totale Spaß mit euch in eine Ausstellung zu gehen. Wir hatten das ja jetzt schon ganz lang nicht mehr. Ja. Und das tut mir auch immer so ein bisschen im Herzen weh, ne? Dass wir nicht quasi jede Woche mal wohin gehen können. Aber jetzt waren wir nochmal unterwegs. Das hat mir sehr gut getan. Jetzt bin ich auch wieder so ein bisschen beruhigter. Sehr gut. Jetzt kann das Jahr beginnen, genau. Ja, Prost. Hast du noch was? Vielleicht so einen kleinen. Ich rufe nur Klonk, ich habe nichts mehr. Klonk. Hä, wo hast denn da deine Flasche hingeschmissen? Die Flasche ist noch da, ist halt nichts mehr. Hingeschmissen, hinter sich. Genau. Hast du nicht das gehört, wie es zerschollen ist? Jetzt haben wir noch einen weiteren Punkt, und zwar, was ist in der letzten Zeit seit Oktober eigentlich alles passiert? Weiß ich gar nicht mehr. Oder was heißt es passiert? Aber gibt es irgendwelche musealen Themen, die ihr noch gerne anbringen möchtet für unsere Hörerinnen und Hörer? Die Frage ist ja, habt ihr irgendwie eine Ausstellung besucht? Ich glaube ja, ich weiß es aber nicht mehr. Eine Sache habe ich auf jeden Fall gesehen, jetzt zwischen den Jahren, wie man sagt. Und zwar, ich war hier im Kulturforum in der Gemäldegalerie, da war die Donatello-Ausstellung, die habe ich mir angeschaut. Steht mein Fazit, ein kurzes Fazit dazu, Donatello cool, die Ausstellung so, naja. Okay. Ich war im Oktober noch in den Offizien. Mein kurzes Fazit dazu. Donatella, cool. Ausstellung so, naja. Da Vinci. Nee, es war richtig gut. Ich war ganzen Vor- und Stück des Nachmittags da. Aber da ist mir nochmal aufgefallen, da ist mit der erste richtig geile Museumsmerch. Den ich, ach stimmt, wo ich finde, dass es den, nicht gekauft. Also es gibt so viel Tolles, aber die Offizien haben, finde ich, was haben die nochmal abgeschossen? Den Vogel, genau. Nee. Durch ihr T-Shirt. Ja, yeah, durch ihr T-Shirt. Die haben nämlich ein weißes T-Shirt mit der Medusa von gemalt von Caravaggio. Die Medusa, als kurz nachdem sie von, ich glaube, Perikles war es, den Kopf abgeschlagen bekommt und das unten spritzt schon so das Blut raus. Die schreit noch so. Und die schreit noch so und hat so einen total angsterfüllten oder irgendwie so überraschten Blick. Ja, irgendwie so, what's up, Tiger Lily? Und das als weißes T-Shirt, super geiles T-Shirt. Das hätte ich, ich stand davor und dachte mir so, ne? Aber malen dir so eins. Ja, ihr könnt mir das nachmalen mit Wachsmalstiften. War das nicht Perseus? Perseus, ja. Aber was habe ich gesagt? Perikles. Ah, ja. So ähnlich. Ja, Offizien, Thumbs up, geht da auf jeden Fall rein. Es ist der absolute Hammer. Ja. Das war noch mein Museumserlebnis. Ja. Ich möchte einen Ausblick noch geben. Ja, mach mal. Oh, weil, ja, Ausblick. Wenn ihr euch jetzt denkt, wow, so ein hochgradig spezial toll produzierter Podcast. Ich möchte auch wissen, wie ich das mache. Dann könnt ihr nämlich Teil. Sollen wir das auch machen? Die zwei hier haben auch schon Platz reserviert. Dann könnt ihr Teil werden unserer wunderbaren Museumskäfer-Community. Und zwar werden wir dieses Jahr 2023 wieder einen Workshop anbieten in der Bundesakademie für kulturelle Bildung. Ja. In Wolfenbüttel. Genau. Vielleicht ein Yoga machen wir auch noch ein bisschen. Nee, Quatsch. Aber da können wir gerne mal. Ja, da könnt ihr hingehen und da erklären wir euch, wie ihr selbst einen Podcast produzieren könnt. Und danach seid ihr auf jeden Fall in der Lage, euch zu überlegen, ob ihr es wirklich selbst machen wollt oder ob ihr jemanden beauftragt. Genau. Genau, und das gilt ja dann nicht nur für Museen, wenn ihr an Museen seid, sondern generell, wenn ihr in irgendwelchen kulturellen Einrichtungen. Bibliotheken, sonst was. Bibliotheken oder Parkhäuser. Im Knast. Ist ja ganz egal. Genau, ihr findet alle Informationen dazu auch bei uns auf der Webseite. Und das bringt uns jetzt wirklich zum letzten Punkt. Nämlich die Frage, wo ihr uns findet und wie ihr uns unterstützen könnt. Und zwar findet ihr uns auf museumbug.net und als Museumbugcast bei Twitter und vielleicht auch irgendwann woanders, also, wenn es Twitter nicht mehr gibt. Und der einfachste Weg, wenn euch das gefallen hat, was wir hier machen, uns zu unterstützen, ist, wenn ihr uns in der jeweiligen Podcast-Plattform eurer Wahl ein paar Sterne gibt. Und zwar am besten möglichst viel. Genau, macht das mal. Das ist das Einfachste. Ja, mindestens fünf. Mindestens. Ihr könnt auch unseren Newsletter abonnieren. Genau, Newsletter. Der ist von Jörg handgeschrieben und dann von dressierten Affen abgetippt. Und dann könnt ihr den lesen. Auch dazu alle Infos auf museumbug.net. Yes. Super, Leute, dann haben wir ja wieder mal eine kleine Folge produziert, ne? Freut mich. Und vielleicht machen wir das demnächst nochmal. Was sagt ihr? Ja! Yeah. Oh, mal gucken. Job-Termine. Ja, stimmt. Matthias, stimmt, der hat ja 2023, hat ja viele Termine, ne? Mein Jahr von Martha durchplanen lassen. Ja. Kannst du meins auch durchplanen? Ich plane eure Jahre auch. Ja, ach, danke. Super. Ich gebe dir gleich alle Infos. Ja. Okay. Gut, Leute, schön, dass ihr auch diesmal wieder den ganzen Quatsch hier zugehört habt, den wir hier so verzapft haben, ne? Genau, ich denke mal, in der nächsten Zeit, nächsten Monat oder so, da gehen wir nochmal in ein Museum und dann kommt vielleicht auch nochmal eine weitere Folge. Und bis dahin macht's mal schwer gut, würde ich sagen. Ja. Tschüss. Ciao.